Musiktherapie bei psychischen Erkrankungen. Zuallererst, wie wirkt der Musik auf den Menschen? Musik ist für den Menschen eine der kraftvollsten Ausdrucksformen. Musik erzeugt nicht nur Bewegung und Emotionen, sondern regt auch innerphysische Prozesse an. So assoziieren wir zum Beispiel mit Mollakkorden automatisch Gefühle wie Traurigkeit und Schwere. Hören wir hingegen ein fröhliches Lied in Dur, wird der Teil unseres Gehirns aktiviert, der positive Glückshormone in uns ausschüttet. Nun stellt sich die Frage, was ist eine Musiktherapie und was ist der Sinn dahinter? Die Musiktherapie nutzt diese einzigartige Verbindung von Musik und Psyche, um therapeutische Ziele zu erreichen. Sie kann bei einer Vielzahl von psychischen Beschwerden eingesetzt werden und zielt darauf ab, das Wohlbefinden zu steigern. Ob Tempo, Harmonie oder Rhythmik, alle Teilbereiche der Musik eignen sich gut für therapeutische Prozesse und übergreifende Therapieziele. Nun zwei Beispiele, wie genau Musiktherapie eingesetzt werden kann. Zum Beispiel bei Essstörungen wird die Musik dazu verwendet, um ihre Beziehung zum eigenen Körper zu reflektieren oder um positive, gesundheitsfördernde Gedanken zu fördern. Auch Gruppensitzungen, in denen Klienten gemeinsam musizieren, können das Gemeinschaftsgefühl stärken und soziale Isolation abbauen. Des Weiteren kann bei einer posttraumatischen Belastungsstörung die Musik helfen, indem Klienten bestimmte Lieder hören, diese mit ihren traumatischen Erlebnissen verbinden, um eine sichere Umgebung zu schaffen, in der sie diese Erinnerungen kontrolliert erleben und bearbeiten können. Und das kann außerdem eine Unterstützung sein beim Erlernen von Selbstregulationstechniken.